SWR 2 Feature. As you can see, here is Alipay. You click it, there's one function, it's called a Sesame Credit. And this credit was provided by Alipay only. Like, here is my score, if you can see. Das ist meine Dolmetscherin Tao. Wir checken gerade ihren persönlichen Punktewert bei Alipay, einem von Chinas größten Internetbezahldiensten. Viele der 1,4 Milliarden Menschen in China gehen inzwischen ohne Geldbeutel aus dem Haus und zücken beim Bezahlen einfach ihr Smartphone. 700? Yeah. Is this a good score? It's very good. It's extremely good, he said. How many can you get? How many points? 900? No, that would be bad. I'm not sure. I think it should be 800 something? 800 or 900 something. Look, so scoring. Punkte sammeln für gutes Verhalten, aber auch Strafpunkte für schlechtes. In Kombination mit dem Sammeln von Daten, vielen Daten. Das praktizieren in China staatliche Stellen, aber auch Privatfirmen. If you want to have a more complex credit status, for example, you might have to upload your education certificate. Das muss man alles hochladen, wenn man beim Premium-Programm von Alipay mitmachen will. Schulzeugnisse, Einkommensnachweis, Beruf, Führerschein, E-Mail-Adresse im Job, wie viele Autos und wie viele Häuser man hat, Belege über Kreditkartenabrechnungen und natürlich, wie immer in China, die Passnummer. Big Data. Die Vermessung des Individuums. Ein Feature von Gabriele Knetsch. For example, you can rent some stuff, for example, umbrella or bike. Wer viele Punkte hat, kann Regenschirme oder Fahrräder billiger oder gratis ausleihen. Er ist ja vertrauenswürdig. And when you return it back, they will just return your deposit. Because you're a trustful person. Exactly. Meine erste Begegnung mit Peking, Beijing, Fingerprint-Scan, Gesichtskameras, zeitraubende Security-Checks nicht nur am Flughafen. In jeder U-Bahn-Station, jedem Zug- und Busbahnhof, an jedem Parkeingang, jedem Museum, selbst am Platz des Himmlischen Friedens, muss ich meinen Rucksack auf das Band legen und durchleuchten lassen. Dank permanenter Überwachung, wirbt die Regierung, würde Kriminalität schon im Keim erstickt. Reflexartig starte ich auf meinem Smartphone Google Maps. Natürlich funktioniert es hier nicht, genauso wenig wie Gmail, Google Suchmaschine oder Facebook. China hat einen parallelen Internetkosmos aufgebaut mit eigenen Social-Media-Plattformen wie Tencent, Messenger-Diensten wie WeChat und der Suchmaschine Baidu, die Kritiker als das größte Intranet der Welt bezeichnen. Businessviertel von Beijing, der Distrikt Chaoyang, das hier ist ein Viertel, in dem man riesige glasverspiegelte Wolkenkratzer findet. Hier sind die Firmen, die Botschaften ansässig. Und hier bin ich verabredet mit Jörg Wuttke. Jörg Wuttke engagiert sich für die Europäische Außenhandelskammer. Der Lobbyist für die europäischen Firmen gibt mir einen Schnellkurs in Sachen Social Credit System. Seit 2014 bauen die Chinesen dieses System der sozialen Vertrauenswürdigkeit landesweit auf. Die kommunistische Revolution wird dabei mit der digitalen kurzgeschlossen. Auf dem 19. Kongress der Kommunistischen Partei verkündete Staatspräsident Xi Jinping im Herbst 2018, wir fördern die Fusion zwischen Internet, künstlicher Intelligenz, Big Data und Ökonomie. Dass die Kontrolle immer stärker wird, das ist in der Tat in den letzten 3 Jahren vor allem beim Social Credit System nachzuvollziehen, wo Firmendaten zentral gesammelt werden. Das fängt erstmal relativ leicht an mit Finanzdaten und Personaldaten und dann kann man auch den Vorteil daraus ziehen, dass man eben doch jetzt mehr Transparenz hat. Bisher werden Finanzdaten und ob man jetzt nun seine Personal richtig bezahlt hat und ob man administrativ irgendwelche Sündenfälle begangen hat, die werden da aufgeführt und auch aufgelistet. Es ist mal so, auch in Deutschland Schufa eigentlich plus. Auch chinesische Offizielle verweisen gerne auf die Schufa in Deutschland, um ihr eigenes Projekt zu rechtfertigen. Ist mein Schufa-Score zu schlecht, gibt mir die Bank keinen Kredit. Ein Algorithmus rechnet den Punktewert jedes Kreditnehmers aus, auf der Basis von Informationen über Einkommen, Zahlungsmoral, vielleicht sogar Wohnviertel. Welche Informationen dem Schufa-Wert genau zugrunde liegen, weiß niemand. Genau deshalb wird in Deutschland auch über die Schufa diskutiert. China aber hat viel weitreichendere Pläne, den neuen Datenmenschen. Bis 2020 sollen alle Bürger, aber auch alle Firmen im Social Credit System erfasst sein, für jedermann einsehbar. Das gilt auch für Nichtregierungsorganisationen wie die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung oder ausländische Unternehmen vor Ort. Wenn denn eben jetzt ein Datensatz über 5 Terabyte, das heißt, es ist im Entwurf kein existierendes Gesetz, dann hätten die Sicherheitsbehörden die Möglichkeit, sich das durchzugucken. Ja, also wenn sie zum Beispiel das Automobilunternehmen einen Kundensatz haben von, weiß ich, 300.000 Leuten, dann auf einmal haben sie die Möglichkeit, dass der Staat dann da reinguckt, dann auf einmal über eine Unmenge an Datensätzen verfügt, der dann praktisch sie zur gläsernen Figur macht. Und das Social Credit System ist natürlich auch etwas, was der Partei extrem gut ansteht momentan. Für ein Parteiensystem ist das sicherlich das Überwachungsmodell Nummer 1. Noch ist das Social Credit System in China ein großes Experimentierfeld. Noch regelt kein Gesetz das allumfassende Datensammeln. In über 40 Pilotprojekten, darunter Städten, Provinzregierungen, aber auch Firmen, wird getestet, wie die Bürger zu einem besseren Verhalten erzogen werden können. Rongchang ist mit 1 Million Einwohnern eine chinesische Kleinstadt. Es ist berühmt für sein Schwanenreservat. Außerdem soll sein Atomkraftwerk einmal das größte der Welt werden. In Rongchang bewertet das sogenannte Amt für Vertrauenswürdigkeit die Bürger. Wer sich vorbildlich verhält, bekommt ein dreifaches A. Wer schlecht handelt, ein D. Abzüge vom Grundwert gibt es etwa, wenn jemand über die rote Ampel fährt, sich nicht um seine alten Eltern kümmert oder illegale religiöse Aktivitäten praktiziert. Sein Score geht auch runter, wenn er negative Informationen im Internet verbreitet, kurz die Partei kritisiert. Das Punktekonto speist sich aus ganz verschiedenen Quellen. Meldungen von Polizei, Behörden oder Nachbarn, die gesehen haben, dass der Hund nicht Gassi geführt wurde. Der renommierte Pekinger Wirtschaftsprofessor Chang Zheng entwickelt das Social Credit System selber mit. Rongchang ist sehr gut. Die Gesellschaft dort ist ordentlich. Die Bürgergemeinschaft, die medizinische Versorgung, aber auch die Wirtschaft funktionieren gut. Daher sagen wir, dass das Social Credit System die wirtschaftliche Atmosphäre der Gesellschaft verbessert. Wir bauen das System gerade in jeder Stadt auf. Wir teilen Informationen. Das System gilt für Firmen und für Privatpersonen. Zum Beispiel, wenn ein junger Mann heiraten möchte und seine Eltern wollen sich über die Brauteltern informieren, können sie im System ihre Vertrauenswürdigkeit checken. Heiratsagenturen nutzen das. Meine Dolmetscherin Tao und ich treffen auf unserer Reise Menschen, die bereit sind, mit uns über das Social Credit System zu sprechen. Zumindest dann, wenn sie es gut finden. So wie dieses junge Paar aus Shanghai. Beide arbeiten bei einer internationalen Firma. Mehr Ehrlichkeit sehen sie positiv für ihr Land. Sie sind ja selber ehrlich. More virtue, that's the idea. That's very important for a country. Um ihre Privatsphäre sorgen sie sich nicht. In einem persönlichen Ehrlichkeitskontrolleur können sie nur Vorteile für Chinas Zukunft sehen. Ein Argument kenne ich von zu Hause. Ich habe doch nichts zu verbergen. Damit beruhige ich mich selbst, wenn ich mich durchs Netz google oder Tweets like. Mir ist klar, es geht um meine Daten. Ein Messenger-Dienst oder eine Informationsplattform fällt bei diesen Geschäftsmodellen nur als Nebenprodukt ab. Aber im Alltag nehme ich in Kauf, dass ich meine Privatsphäre aufgebe. Wie soll ich als Journalistin recherchieren, ohne zu googeln? Hi Maya, can you hear me? Maya Wang ist Aktivistin und China-Expertin bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Ich rufe sie per Skype in Hongkong an. I mean, first of all, I think we need to get back to what is the social credit system. There were talks of the social credit system being a point or score system. Was ist das Social Credit System? Viele sagen, es geht hier um ein Punktesystem. Das trifft für einige lokale Regierungen zu, aber nicht für alle. Auf der nationalen Ebene handelt es sich eher um ein System schwarzer Listen, wenn man etwa Verkehrsregeln bricht oder seine Gerichtsstrafe nicht bezahlt. Es ist eher ein Strafsystem als ein System, das gutes Verhalten durch Punkte belohnt. It is looking more like a blacklisting system rather than like a point system where everyone gets a score and then people are going to be scored for kind of their behaviors. Zum Beispiel in der Stadt Changzhou. Weigert sich jemand, seine Gerichtsstrafe zu bezahlen oder zahlt er zu spät, dann ertönt in der Leitung des Sünders ein besonderer Klingelton. Eine Stimme verkündet, dass der Angerufene auf einer schwarzen Liste steht, mit der dringenden Bitte, ihn an seine Pflicht zu erinnern. Die örtlichen Gerichte arbeiten dafür mit privaten Telefonfirmen zusammen. Dass Firmen eng mit dem Staat kooperieren, ja sogar ihre Daten teilen, ist in China Normalität. Vom Staat explizit erwünschte Normalität. Es gibt in China ein großes Ökosystem von IT-Firmen. Manche haben engere Beziehungen zur Staatssicherheit als andere. Es gibt Firmen, die für den Staat die Datenplattformen aufbauen. Und dann gibt es eher private Firmen, die ihre Produkte an den Staat verkaufen. Der Staat ist ihr Kunde. Gleichzeitig kontrolliert der Staat auch die Datenriesen Tencent und Alibaba. Allen gemeinsam ist, dass sie ihre Produkte an Polizei und Staatssicherheit verkaufen, weil es da viel Geld zu verdienen gibt. Unsere Vision ist es, unsere Fahrräder in jede Stadt, in jedes Land zu bringen. In Deutschland besitzen natürlich viele Leute ein Fahrrad, aber in Südeuropa ist der Fahrradbesitz viel geringer. Da Fuß zu fassen, ist unsere Vision. Paul Chu ist zuständig für das Auslandsgeschäft bei Mobike in Peking. In Jeans und Karohemd wirkt der smarte Manager auf mich wie ein Direktimport aus dem Silicon Valley. Die Fahrradverleihfirma Mobike bereitet sich auf den Weltmarkt vor. Auch in einigen deutschen Städten wie Berlin, Hamburg und Hannover gibt es ihre Mieträder schon. Das schicke Start-up wurde 2016 gegründet. Im April 2018 wurde das junge Start-up für knapp 3 Milliarden Dollar vom chinesischen Webgiganten Meituan gekauft. Um Leihfahrräder geht es bei diesem Deal vermutlich nicht. Um Bewegungsdaten von Menschen, die weltweit die orangefarbenen Mobikes zu billigem Preis nutzen, möglicherweise eher. Auslandschef Paul Chu will mir das allerdings nicht bestätigen. You have been sold to a big web company for much money. What was the reason that this company bought Mobike? Yeah, because I'm thinking due to the IPO reasons, I can't disclose anything with this Meituan yet. You collect data, interesting data? The most fundamental things we want to do is offering more products to more users. So by more products, we are definitely already exploring e-bikes in China. And also we will be exploring e-bikes for sure in Europe. Beim Mobike geht es um Fahrräder, nicht um Daten, sagt Paul Chu. Das sieht der chinesische Staat offenbar anders. Im April 2017 haben 10 Fahrradverleihfirmen, darunter Mobike, eine Übereinkunft unterschrieben mit der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, der obersten Behörde für das Social Credit System. Die Verleihfirmen verpflichten sich darin, Informationen über ihre Nutzer an den Staat weiterzugeben. Etliche Anbieter sind mit ihren gelben und orangefarbenen Rädern auch in Deutschland unübersehbar. Aber was passiert mit den Daten der Fahrradfahrer? Gehen die gar an den chinesischen Staat? Currently, all the data stay with Mobike. Alle Daten bleiben im Prinzip bei Mobike. Wir haben aber ein, zwei Projekte, wo wir unsere gesammelten Daten mit Städten teilen, zum Beispiel in Jinan und noch ein paar anderen Städten in China. Ich erzähle Paul Chu, dass man in München immer wieder achtlos entsorgte Mietfahrräder in der Isar liegen sieht. Die sind bei uns nicht beliebt, weil sie die Städte zumüllen. Auch da gibt es bei Mobike eine Lösung. Ein Scoring-System. Ein kleines Rädchen im großen Ganzen. Wir evaluieren die Leute, nachdem sie ihre Fahrt beendet haben, ob sie ihr Fahrrad richtig geparkt haben, ob jemand das Fahrrad beschädigt hat und ob es noch da ist. Wenn jemand alles richtig macht, bekommt er einen guten Punktwert. Aber wenn wir das Rad zum Beispiel im Fluss wiederfinden, dann geht sein Score runter. Im schlimmsten Fall frieren wir seinen Account ein. Und wenn man gegen die Verkehrsregeln verstößt, zum Beispiel die Straße bei Rot überquert? Da arbeiten wir dann mit der Polizei zusammen. Wir können die Leute nicht selbst festnehmen, aber wir können der Polizei bei ihrer Arbeit helfen. Bei Mobike sieht man, wie die Verflechtung von Hightech-Firmen und staatlichen Behörden funktioniert. Auf den ersten Blick geht es nur um Verkehrssicherheit. Auf den zweiten Blick sind die Fahrradverleiher aber umfassende Datenlieferanten für den Staat. In der 12,5-Millionen-Stadt Shenzhen speist die Gemeinde die Informationen über Fahrradsünder direkt ins Social Credit System ein. Zugleich sammelt die Polizei auf vielfältige Weise und aus unterschiedlichen Quellen immer mehr Daten. Gespeichert werden sie in der Polizeicloud. The frightening thing about both the police cloud and the IJOP is the fact that they train their mass surveillance systems. They spy on everyone. Das Furchteinflößende an der Polizeicloud ist, die Behörden spionieren jeden aus und richten ihren Fokus auf bestimmte als problematisch angesehene Gruppen. Menschen mit einer geistigen Krankheit oder Drogensüchtige, Regimekritiker. Die Polizei hat die Aufgabe, diese Leute genauer zu kontrollieren. Aber es geht auch darum, die Beziehungen der Bürger zu erfassen, auf die Polizei normalerweise keinen Zugriff hat. Big Data-Programme werten dafür private Informationen aus. Wann und wohin wir mit dem Zug fahren, wann und mit wem wir im Internetcafé chatten. Man muss in China ja überall die Passnummer angeben. Die Polizei kann anhand dieser Daten erkennen, wer mit wem reist, wer mit wem befreundet ist. Selbst wenn du kein Aktivist bist, könntest du ja mit einem befreundet sein. Ankunft in San Francisco. Ich fahre mit dem Super Shuttle und wir teilen uns hier die Reise mit Leuten, die ich gerade hier am Flughafen getroffen habe, nach Santa Clara in Silicon Valley. Ich bin Percy Stocker. Ich bin bei Ubimax verantwortlich für das USA-Geschäft, Augmented Reality. Ich bin Doktorandin in Stanford. Ich bin gerade dabei zu gründen. Es soll ein kleines Non-Profit werden. Ich bin vom Hana Haus, ein Coworking Space Café für Startups hier in Palo Alto. Also wir sehen, ich sage hauptsächlich Early-Stage-Startups, aber wir sehen auch die Silicon Valley-Elite, sage ich mal. Ja. Ein Treffen mit jungen deutschen Gründern in Palo Alto. Sie träumen davon, das nächste Google oder Microsoft zu werden. Millionen fließen in junge Startups. Sie steigen genauso schnell auf, wie sie abstürzen. Der Rohstoff all dieser Träume sind Daten. Unser aller Daten. Sean Randolph ist Direktor des Bay Area Councils, ein Lobbyist der Silicon Valley-Wirtschaft und jemand, der das Ecosystem mit seinen Giganten Google, Twitter und Facebook, aber auch der aufstrebenden Startup-Szene extrem gut kennt. Der Goldrausch begann 1849. Heute sind Daten das neue Gold. Wenn man sich anschaut, wie viele Firmen teilhaben wollen an den digitalen Strömen und den Algorithmen, nicht nur Facebook, Google und die anderen großen Konzerne. Je mehr Daten man hat, im großen Stil, desto mehr weiß man, desto besser sind die Informationen, desto wettbewerbsstärker ist man. Und das ist das Ziel der Firmen hier. Während ich im Silicon Valley unterwegs bin, erlebt Facebook gerade den größten Datenskandal seiner 15-jährigen Geschichte. Facebook teilte Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern mit der kommerziellen Analysefirma Cambridge Analytica. Eine befriedigende Antwort bleibt Facebook-Chef Mark Zuckerberg schuldig. Nicht nur mir, sondern auch 87 Millionen Usern. Kann Europa gegensteuern? Die Europäische Datenschutzgrundverordnung vom Mai 2018 ist ein Versuch. Das Gesetz gilt für alle Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort ihre Dienste anbieten, also auch für Facebook und Co. Sean Randolph vom Bay Area Council sieht in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung vor allem eins, einen Cost-Factor. Wenn der Schutz von Privatsphären das Ergebnis von Regulierung ist, führt das dazu, dass die Firmen weniger Daten benutzen können. Das könnte beispielsweise Innovationen ausbremsen, vor allem in Konkurrenz zu China, wo es keinerlei Schranken gibt. Gerade wenn Startups Beschränkungen auferlegt werden, wie sie ihre Daten erwerben und speichern, zum Beispiel wenn sie ihre Daten auf Servern der EU speichern müssen, dann ist das ein großer Kostenfaktor. Europa steht am einen Ende des Privatsphärenschutzes, die USA etwas weiter weg davon. Aber in China beeinflusst die Regierung sowohl die Wirtschaft als auch die politische Sphäre. Alles wird letztendlich von der kommunistischen Partei kontrolliert, selbst Privatfirmen. Aufgrund der vielen Menschen in China kann man sagen, sie generieren viele Daten, ungeheure Mengen an Daten. Das ist natürlich ein riesiger Wettbewerbsvorteil für alle, die diese Daten bekommen können. Und Europa muss aufpassen, dass es nicht den Anschluss an die USA und China verliert. Auch Google hätte gerne Zugriff auf die Daten von 1,4 Milliarden Chinesen. Der Konzern arbeitet gerade an Dragonfly, einer zensierten Version seiner Suchmaschine für den chinesischen Markt, die mit den Vorgaben der kommunistischen Partei kompatibel ist. USA und China, zwei grenzenlose Player im globalen Big-Data-Wettkampf und Europa als abgehängter Bedenkenträger? Das klingt für mich wie eine Dystopie. China entwickelt KI-gesteuerte Überwachung, Algorithmen, die Menschen bewerten, Big-Data-Programme, die exakte Profile der Bürger erstellen. Ein Überwachungsalbtraum in Hightech, den das Regime gerade in die Tat umsetzt. Ich mache diese Reise, weil ich erleben will, welche Folgen das Datensammeln hat, wenn es keinerlei gesetzliche Schranken gibt. In China wird mir vor Augen geführt, warum Datenschutz kein Cost-Factor ist, sondern ein Versuch, vielleicht der letztmögliche, Staaten und Konzerne daran zu hindern, die Freiheitsrechte der Bürger immer weiter einzuschränken. It's our computer office. I feel 20 computers. Hon Yibai ist ein höflicher Mann. Er ist Chef des Pekinger Startups FaceAll mit Sitz im Univiertel Haidian. FaceAll entwickelt KI-gestützte Gesichtserkennung. Ich komme zu früh. So zeigt mir Hon Li-bai den Serverraum. Besonders stolz ist Hon Li-bai auf das intelligente Zensurprogramm. Angenommen, eine Mail beinhaltet problematische Inhalte, zum Beispiel unzüchtige Bilder, dann wird das Foto gleich herausgefiltert. Sein Kollege, der KI-Forscher Professor Dong Yuan, kommt herein. Dong Yuan ist das Gehirn der Firma. Wir sind Forscher. Wir wollen neue Technologien erforschen und unsere Forschungsergebnisse gleich in die Praxis umsetzen. Vor allem in den Bereichen Gesichtserkennung oder autonomes Fahren. Im Silicon Valley machen Wissenschaftler eher theoretische Forschung. Aber wir hier in China bringen die meisten Erfindungen gleich ins Feld. Ist China eine Art Laboratorium für die Welt? Ja, sicher. Tatsächlich kommen unsere Ideen teilweise aus der Science-Fiction-Welt des Films. Zum Beispiel der Hollywood-Schauspieler aus Terminator trägt eine VR-Brille. Dadurch kann er Feinde, Roboter, Freunde unterscheiden. Das ist eine interessante Anregung aus einem Film mit Arnold Schwarzenegger. Noch gibt es die Virtual Reality Brille, die ihrem Träger gleich den Punktewert seines Gegenübers einblendet, nicht einmal in China. Aber viele Dinge, die hier Wirklichkeit sind, wirken auf mich wie aus einem Science-Fiction-Film. In der Küstenstadt Ningpo zum Beispiel gibt es große Bildschirme am Straßenrand. Überquert ein Fußgänger bei Rot eine Ampel, werden sein Name und seine Passnummer auf dem Bildschirm eingeblendet, dank intelligenter Kameras. Unsere wichtigsten Kunden sind Sicherheitsbehörden, aber wir arbeiten auch für Telekommunikationsfirmen, private Betriebe und zum Beispiel auch für Spielcasinos. Die Norm im Casino ist, dass man seine Hände auf den Tisch legt. Die Kamera erkennt Verstöße gegen diese Regel und registriert, wenn sich jemand abweichend von der Norm verhält. Was passiert dann? Gibt es eine Art Alarm? Nein, aber das System erkennt dein Verhalten. Wenn dein Verhalten abweicht von der Norm, dann wird dir der Gewinn nicht ausgezahlt. Führt das zu einer immer kontrollierteren Welt? Es bedeutet mehr Freiheit. Fühlen Sie sich nicht frei in China? China ist eines der sichersten Länder der Erde. Aus meiner Sicht ist das mehr Freiheit. Fahrt nach Shanghai mit meiner Übersetzerin Tao. Der Schnellzug braucht für die 1200 Kilometer von Peking nach Shanghai nur 5 Stunden. Bis 2020 sollen 600 Millionen Kameras im Land installiert werden. Im Schnitt kommt knapp eine Kamera auf 2 Chinesen. HeavenNet nennt sich dieses Prestigeprojekt der chinesischen Regierung, mit Kameras, die untereinander vernetzt sind. Sie liefern Bilder, die Sicherheitsbehörden und Polizei auf der Basis von Algorithmen auswerten können, und zwar in Echtzeit. Wir treffen den Juristen Chang Bin vom Lydian Think Tank in einem Shanghaier Café. Er berät die Regionalregierung in Sachen Social Credit System. Ein Beispiel. Jemand hat seine Stromrechnung nicht bezahlt. Die Stromfirma schickt eine Zahlungsaufforderung an den Kunden. Wenn er dann immer noch nicht zahlt, lädt die Firma, die die Zahlung nicht bekommen hat, diese Information auf eine öffentliche Plattform hoch. Und was ist mit dem Scoring? Bekommt man in Shanghai auch Punkte, wenn man ein guter Bürger ist, zum Beispiel seine alten Eltern besucht? Nein, wir sammeln eher Informationen über Unehrlichkeit. Sie sammeln nicht Informationen über Ehrlichkeit. Die Vision von Chang Bin, eine große Datenbank, in der alle Informationen über einen Bürger zusammenlaufen. Ein Beispiel. Eine Firma bittet um eine Genehmigung, Müll zu entsorgen. Wenn die Firma schummelt und falsche Informationen angibt, dann werden wir diese Information nicht nur auf die Shanghaier Plattform, sondern auch auf die nationale hochladen. Die Schummelfirma kommt dann auf eine öffentlich einsehbare Blacklist. Grundsätzlich habe ich Sympathien dafür, dass Verstöße von Chemiekonzernen öffentlich bekannt gemacht werden, wenn sie zum Beispiel Gift in Flüsse einleiten. Aber ist es wirklich Sache des Staates, die Sünder an den Pranger zu stellen? Für mich ist das die Aufgabe freier Journalisten, der vierten Gewalt. Und die Strafe sollte eine freie Justiz nach einem fairen Prozess festsetzen. Wer beim Social Credit System was hochlädt, ist hingegen noch reine Willkür. Einige Behörden denken, wenn jemand bestraft wird, sollte diese Information auf die nationale Plattform hochgeladen werden. Aber andere Abteilungen glauben, dass die Information nur dann hochgeladen werden soll, wenn jemand etwas Schlimmes getan hat. Darüber besteht noch keine Einigkeit. Teilweise regeln Provinzen das Social Credit System in lokalen Gesetzen. Teilweise sind sogar Privatfirmen beteiligt. Fraglich ist, ob ein einheitliches System der Vertrauenswürdigkeit für 1,4 Milliarden Chinesen überhaupt möglich ist. Das größte Hindernis ist, es gibt kein landesweites Gesetz. Wir wissen nicht, wie wir die Leute bestrafen sollen, die auf der Blacklist stehen. Wir wissen, dass es eine nationale DNA-Datenbank gibt. Nach Regierungsangaben mit Proben von etwa 40 Millionen Menschen. Es existiert auch eine etwas kleinere Datenbank mit 80.000 Stimmproben. Gesammelt wird von lokalen Behörden auf Provinzebene und landesweit. Unklar ist, wie die Daten hochgeladen und wie sie geteilt werden. Wir haben Informationen über die regionale Plattform IJOP in der Uiguren-Provinz Xinjiang. Die Provinzregierung sammelt Informationen dank verschiedener sensorbetriebener Systeme. Checkpoints in Xinjiang registrieren, welche Fahrzeuge passieren. An den Checkpoints gibt es Gesichtserkennungskameras. Und es gibt Iris-Scans, um Menschen zu identifizieren. Die Autoritäten sammeln aber auch Daten, die sie über Apps an Privathandys abgreifen. Die Polizei kann den Stromverbrauch feststellen, religiöse Praktiken oder soziale Beziehungen kontrollieren. All das wird auf die IJOP-Plattform hochgeladen. Was die Behörden damit machen, ist oft geheim. Hey, 您好，刘先生。我们这边是德国广播的，我旁边坐在我旁边的是这个记者，他叫Gabriel。Hi. Good morning. Tao und ich rufen den investigativen Journalisten Liu Hu an. Liu Hu lebt in Chongqing, 2400 Kilometer westlich von Shanghai. Wir erwischen ihn auf einer Reise im Zug. Liu Hu steht auf einer schwarzen Liste, weil er einen Gerichtsprozess verloren hat. Der Kläger war ein Webseitenbetreiber. Liu Hu hatte über ihn einen kritischen Artikel zum Thema Korruption veröffentlicht. You are blacklisted. Why? What did you do? Wie kamen Sie auf die Blacklist? Frage ich ihn. Ich habe mich bei ihm entschuldigt und meine Strafe bezahlt, erklärt Liu Hu. Aber die Entschuldigung hätte in dem sozialen Netzwerk Weibo veröffentlicht werden müssen. Doch der Journalist weigerte sich. Er hatte ja nichts Falsches geschrieben. Wie ein öffentliches Schuldeingeständnis auszusehen hat, zeigt ein Auszug aus einem ausführlichen Post von Zhang Yiming, Gründer der Nachrichten-App Toutiao. Die Inhalte waren der Partei zu kritisch. So wurde Zhang Yiming im April 2018 zu einer Entschuldigung im chinesischen Netzwerk WeChat gezwungen. Ich entschuldige mich ernsthaft bei den Autoritäten, unseren Usern und den Kollegen. Unser Produkt ging den falschen Weg. Es erschienen auf der Plattform Inhalte, die nicht mit den sozialistischen Grundwerten in Einklang standen. Wir sollten uns bessern. Wir werden uns bessern. Für seinen Job muss Liu Hu viel reisen. Seit der Journalist auf der schwarzen Liste steht, kann er keine Tickets für Flüge oder Schnellzüge mehr kaufen. Seine Passnummer ist geblockt. Is this very annoying for your work? Liu Hu hat kein offizielles Berufsverbot, aber der Job wird ihm so schwer wie möglich gemacht. Eine Dienstreise in die Provinz Guangdong dauert 2 Stunden mit dem Flugzeug und 28 Stunden mit dem Zug. Liu Hus Familie wird gleich mitbestraft. Seine Tochter darf keine private Schule besuchen. Liu Hu bekommt keinen Kredit, er darf keine Wohnung kaufen. Und sein Name kommt auf die Blacklist. Mein Name ist Hans-Joachim Kolb, mittlerweile 65 Jahre, im dritten Lebensabschnitt angekommen. Hans-Joachim Kolb aus Uttenreuth bei Erlangen hat eine Mission: mehr Sicherheitstechnologie in Deutschland zu entwickeln und sie natürlich auch anzuwenden. Früher war der Rentner Chef eines Unternehmens für Nachrichtentechnik. Inzwischen hat er gemeinsam mit ehemaligen Geheimdienstlern, Militärs und Sicherheitsingenieuren einen privaten Verein gegründet, DITS. Ich besuche Hans-Joachim Kolb in seinem geräumigen Einfamilienhaus in der bayerischen Provinz. Er wohnt ganz in der Nähe des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann, ein möglicher Adressat für Kolbs Techniken. Ja, wir kennen uns und wir dürfen auch miteinander sprechen, auch wegen der räumlichen Nähe. Und das ist ein Kennzeichen, was gerade wieder für DITS spricht. Wir sind in einem ähnlichen Alter wie Joachim Herrmann. Wir haben vielleicht sogar ähnliche Freundeskreise, die sich über viele Jahre ja gebildet haben. Beraten Sie ihn auch? Was gibt's da, Herr Herrmann, so an Sicherheitstechnologien? Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, dass wir ein offizielles Beratungsmandat an der Stelle hätten. Das haben wir nicht. Aber selbstverständlich gibt es Fragen, wo wir einem Minister sinnvolle Beiträge liefern können. Anti-Drone, ein intelligentes System, das gefährliche Drohnen rechtzeitig erkennt und abwehrt. LDS, ein Kamerasystem mit künstlicher Intelligenz zur Bekämpfung von Ladendiebstahl. Es identifiziert nicht nur frühere Täter, sondern auch Verdächtige aufgrund ihres unnormalen Verhaltens. UAV-SIG, Überwachungsdrohnen zur Missionsplanung, Steuerung und Realzeitanalyse. Nicht nur für militärische Anwendungen, sondern auch um gesuchte Personen zu finden. Das sind ein paar der Ideen, die DITS gerne unter die Leute bringen würde. Nie standen die Zeichen besser als jetzt. Die Menschen in Bayern sollen weiterhin frei und sicher leben. Genau das bezweckt das neue Polizeiaufgabengesetz. Der islamistische Terrorismus stellt derzeit zweifelsohne die größte nationale Bedrohung dar. Eine umfassende und konsequente Bekämpfung ist dementsprechend auch eine der Hauptaufgaben der Sicherheitsbehörden. Und das spiegelt sich eben auch in diesen Gesetzesänderungen wider. Wir haben keinen Überwachungsstaat, wir wollen auch keinen. Aber wir haben neue Herausforderungen, nicht nur terroristische. Bundes- und landesweit werden gerade Sicherheits- und Polizeigesetze in Deutschland verschärft. Überall gehen in Deutschland Bürger auf die Straße, weil sich der Staat immer mehr Zugriffsrechte auf ihre Daten beschafft. Wie beispielsweise im April 2018 in Regensburg. Die Demonstranten protestieren gegen das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz. Ich halte dieses Gesetz als eine Vorbereitungsmaßnahme für die Abschaffung der bürgerlichen Demokratie, die Stück für Stück zerschlagen wird, ersetzt wird durch Polizeiapparat und Gewaltenapparat. Neue Polizeigesetze in Bayern, Niedersachsen, Baden-Württemberg, demnächst auch Sachsen und Nordrhein-Westfalen bewirken, dass sich die Arbeit der Polizei vorverlagert. Dafür sieht das bayerische Gesetz die Möglichkeit vor, bei sogenannter drohender Gefahr Daten von Privatleuten in der Cloud abzugreifen, DNA-Analysen Verdächtiger zu erheben und Smartphones ohne richterlichen Beschluss zu durchsuchen. Notwendig dafür ist allein eine im Gesetz nicht weiter definierte Gefährdungslage. Gegen mehrere Polizeigesetze, auch gegen das bayerische, wird derzeit geklagt, weil Menschen in Deutschland ihre Grundrechte massiv bedroht sehen. Wir dürfen nicht immer nur Sorge davon haben, dass zu viele persönliche Dinge mit in die Nutzung solcher Systeme kommen, sondern wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, was der Nutzen ist. Sicherheit ohne Eingriff in Personenrechte gibt es nicht. Kein Heaven-Net der Totalüberwachung wie in China, aber auch hierzulande erfasst die Videoüberwachung auch außerhalb von Bahnhöfen und Flughäfen immer mehr ganz normale Bürger. Thomas Hoffmann war früher bei Google und ist jetzt Informatikprofessor an der ETH Zürich. Ein Mann, der die Technik der Gesichtserkennung genau kennt, weil er sie selbst mitentwickelt hat. Wir sind an die Überwachungskameras ja schon gewohnt. Seit Jahrzehnten, in verschiedenen Städten jedenfalls, kommen die zum Einsatz. Nur wir verkennen, dass das, was hinter den Kameras steht, an Verarbeitungsmöglichkeiten, sich gerade radikal verändert. In der Vergangenheit zur Verbrechensbekämpfung, dann konnte man sagen, ja gut, irgendwo fanden Verbrechen statt und jetzt geht man sozusagen in diese Aufzeichnungen verschiedener Kameras und versucht, interessantes Material zu finden. Ja, das war immer getrieben von einem konkreten Anlass her. Mit den heutigen Techniken, die vollautomatisiert sind und mit der Genauigkeit, die sie erreichen, kann ich einfach sozusagen in Echtzeit alle diese Kameradaten auf Gesichter, auf Gesten und so weiter hin analysieren. Das ist natürlich ein unglaubliches Überwachungspotenzial. Viele unserer Gründer kümmern sich um drängende Probleme. Sauberes Wasser, Zugang zu Nahrung, Gesundheit, Bildung. Das ist Nitin Pachisia. Der indische Entwickler hat in Palo Alto einen sogenannten Incubator gegründet, Eine Firma, die Menschen mit guten Ideen mit solchen mit viel Geld zusammenbringt. Daten sind eine großartige Chance, wenn man richtig mit ihnen umgeht. Und wir wollen Gründer, die die Daten clever nutzen. Zum Beispiel, indem pflegebedürftige Menschen durch Sensoren im Haus überwacht werden. Wenn man diese Daten zusammenführt, dann kann man in 90% der Fälle Infektionen vorhersagen, bevor sie überhaupt entstehen. Man kann darauf schließen, indem man Schlafgewohnheiten, Atmung und Badezimmerbesuche auswertet. Auch ich bin beeindruckt davon, dass Sensoren im Fußboden erfassen, wenn ein alter Mensch stürzt. Ich erkenne die Möglichkeiten von Datensammlungen, um Herzinfarkt- oder Dialysekranke aus der Ferne zu betreuen. Ich schließe mich den Silicon Valley-Euphorikern an. Big Data revolutioniert die Welt. Und doch vermisse ich unter den grenzenlos optimistischen Gründern und Erfindern ein kritisches Bewusstsein, dass ihre Techniken auch auf die Gesellschaft revolutionäre Auswirkungen haben, dass sie die Demokratien verändern, dass in einer Demokratie die Menschen an den Entscheidungen über ihre Daten beteiligt werden müssen. Ich will nicht, dass die Big Data Revolution nur von denen gemacht wird, die von meinen Daten profitieren. Ich hatte gehofft natürlich, dass diese Technologie auch über Facebook letztendlich die Welt beflügelt im Dialog. Aber ich denke, aus Facebook-Sicht war vermutlich am interessantesten, die Komponenten zunächst mal zu benutzen. Der deutsche Spracherkennungsexperte Alex Weibel, Professor an der Carnegie Mellon University und am Karlsruhe Institute of Technology, hat im Jahr 2013 seine Firma an Facebook verkauft und dann 2 Jahre lang selbst im Konzern mitgearbeitet. Facebook zu dem Zeitpunkt hatte natürlich ein Riesendefizit, was die automatische Übersetzung von Posts zunächst mal betrifft. Wenn Sie auf Deutsch einen Facebook-Post loslassen, können Ihre spanischen Freunde das auch lesen. Das Letzte, was wir dann also auch gemacht haben, ist automatische Übersetzung von Sprache. Das ist natürlich unsere Spezialität. Also man spricht dann Englisch rein und es kommt dann Chinesisch raus und der andere antwortet auf Chinesisch und es kommt dann wieder zurück auf Englisch oder Deutsch. Ich kenne so eine Software aus China, wo ziemlich viele Menschen sie auf ihrem Smartphone installiert haben. Your passport. Eine chinesische Polizistin fragt mich bei einer Straßenkontrolle, was ich da mit meinem Mikrofon mache. Ich spreche auf Englisch in ihr Handy, das sie mir unter die Nase hält. Sie lässt mich schließlich gehen. Die Vision ist, dass wir alle als Menschen uns verständigen können, ohne dass wir dem Einzelnen seine eigene kulturelle Identität nehmen müssen. Wir wollen also eine Gesellschaft schaffen, die einfach sprachtransparent ist. Gefördert wurde Weibels Spracherkennungssoftware von der IARPA, einer Organisation unter dem Dach des amerikanischen Geheimdienstes, die mit viel Geld hochkarätige Forschung fördert. Es klingt das nach einer positiven Vision, aber man kann sich auch vorstellen, dass es Begehrlichkeiten gibt. Die Technik ist da. Ja, es gibt nicht nur gute Menschen auf der Welt, es gibt Kriminalitätsbekämpfung wäre ja noch gut, aber ein russischer Geheimdienst, der vielleicht abhören will und auch verstehen will. Ja, das sorgt mich jetzt weniger. Also wenn hier so dunkle Mächte unterwegs sind, dann haben die ja meistens irgendwie Möglichkeiten. Ob Weibels Software auch für Abhörzwecke vom amerikanischen Geheimdienst eingesetzt wird, kann die IARPA-Pressestelle auf Nachfrage nicht beantworten. Ein an seiner Universität entwickeltes Spracherkennungsprogramm sei vielmehr Open Source. Jeder kann es verwenden. Für die sprachtransparente Gesellschaft oder für andere Zwecke. Auch Geheimdienste haben größtes Interesse an dieser Technologie. Hans-Joachim Kolb vom privaten Verein DITZ kennt sich da aus. Er arbeitet ja mit Experten aus der Branche zusammen. Der Einsatz von Sprachtechnologien ist eine Technologie, die von den verschiedenen Diensten auf der Welt sicherlich in den vergangenen Jahren und auch Jahrzehnten vorangetrieben worden ist. Natürlich, treibender Faktor in der Vergangenheit waren oft Sicherheitsanwendungen, klassisch auch militärische Anwendungen. Stichwort Terrorabwehr. Selbstverständlich. Die Auswertung von Kommunikationsinhalten ist natürlich eine Quelle für Hinweise auf mögliche terroristische Aktivitäten. Ladies and gentlemen, we have just landed at Hefei-Xinqiao Airport. The ground temperature is... Besuch bei iFlyTech, einer der größten Spracherkennungssoftwarefirmen in China. 70% des Marktes wird von iFlyTech bestimmt. Hier hat sogar der Staatspräsident Xi Jinping schon seinen Besuch abgestattet, begeistert von der Technologie, die hier entwickelt wird. iFlyTech actually has been pioneering in speech technology, in artificial intelligence. iFlyTech ist ein Vorreiter in Sachen Spracherkennung und künstliche Intelligenz. Wir haben eine 1A-Technik entwickelt. Wir nutzen sie für Innovationen bei der Sprach- und Texterkennung. Vizepräsident Li Shipang spricht bestes Englisch. Schließlich war er bei Microsoft in den USA, bevor es ihn nach Hefei in die chinesische Provinz Anhui verschlug. Unser Fokus liegt darauf, Produkte zu machen, die allen Menschen helfen. Im schicken Showroom führt mir die adrett gekleidete Assistentin die ganze Palette vor. Sie fragt einen mannshohen Roboter für Krankenhäuser nach dem Weg in die Radiologie. Oder bucht auf Zuruf Zug- und Flugtickets, fragt nach dem Wetter und lässt sich Routenvorschläge geben. You can look at the screen. Besonders stolz ist die Assistentin auf ein Programm, das 23 verschiedene Dialekte erkennen und Minderheitensprachen übersetzen kann. They actually have capabilities to recognize particularly minority languages. Diese Spracherkennung benutzt zum Beispiel die chinesische Polizei, um Uiguren aus der Provinz Xinjiang anhand einer Stimmprobe zu erkennen und ihre Sprache zu verstehen. Uiguren stehen in China prinzipiell unter Verdacht, weil sie den Islam praktizieren. In Xinjiang steckt die kommunistische Partei Hunderttausende in Umerziehungslager, um ihnen ihre Religion auszutreiben. Kampf gegen den Terrorismus lautet dafür die offizielle Begründung. iFlyTech hat enge Beziehungen zu den Autoritäten, weil es für die Staatssicherheit Spracherkennung entwickelt. Einige ihrer Entwicklungslabs kommen aus dem militärischen Bereich. Ihr einziger Zweck: soziale Kontrolle. Gerade Geheimdienste brauchen Spracherkennung. Ich weiß, in den USA scannen sie nach Terroristen. Sie machen das nicht? Davon weiß ich nichts. It started with noticing that when they started passport recalls and beyond before them, they were collecting people's voice samples. Es begann damit, dass die Bürger seit 2017 in Xinjiang bei der Passausstellung gleich eine Stimmprobe mit abgeben mussten. Nicht nur dort, sondern auch in anderen Teilen Chinas. Wir haben herausgefunden, dass iFlyTech die Firma ist, die dem Ministerium für Staatssicherheit dabei hilft, eine Stimmproben-Datenbank aufzubauen und auch Verfahren zu entwickeln, um die Menge an Stimmdaten KI-gesteuert auszuwerten. Getestet wird das in Anhui, der Heimatprovinz von iFlyTech, und in Xinjiang. Stimmt es, dass Sie dabei helfen, eine nationale Stimmdatenbank aufzubauen? No, I don't know. Ich weiß nicht. Zumindest iFlyTech ist nicht beteiligt. Ich habe aber gelesen, dass sie beim Aufbau der Datenbank helfen. Davon weiß ich nichts. Our slogan is using building a better world with artificial intelligence. 用人工智能建设美好世界. Build a better world with artificial intelligence. Building a better world with artificial intelligence. 用人工智能建设一个更美好的世界. Super. Algorithmengesteuerte Spracherkennung. Ein Schritt zu einer transnationalen Gesellschaft, aber auch ein Werkzeug für Staat und Geheimdienst zur Überwachung der Zivilgesellschaft, wie der Fall Edward Snowden in den USA gezeigt hat. Weltweit nutzen Regierungen den Anti-Terror-Kampf als Vorwand für immer repressivere Gesetze. Russland schränkt die freie Rede im Internet seit Juli 2017 massiv ein und verfolgt Kritiker unter dem Deckmantel der Extremismusbekämpfung. Die neue ultrarechte Regierung in Brasilien will mit dem Gesetz zur Kriminalitätsbekämpfung politische Gegner ausschalten. Der ungarische Premier Viktor Orban hat nicht nur die Gerichte entmachtet, sondern repressive Gesetze gegen Nichtregierungsorganisationen erlassen. Eine Welt in Kontroll- und Datenwahn. China aber führt der Welt gerade vor, wie umfassend sich Menschen kontrollieren lassen, wenn man repressive Gesetze mit den technischen Möglichkeiten von Big Data und künstlicher Intelligenz kurzschließt. Die Realitäten werden gerade gesetzt, weltweit, an den Bürgern vorbei. Sie sollen zumindest wissen, welche Macht ihre Daten den Mächtigen verleihen. Wie das Social Credit System in China 2020 aussehen wird, will und kann mir vielleicht keiner meiner Interviewpartner sagen. Ein chinaweites System für alle? Ein Best-of aus den 40 Pilotprojekten? Aber mich beunruhigt noch eine ganz andere Frage. Wie viel China steckt in Deutschland? Da werde ich fündig. Eine Spracherkennungssoftware, die 23 Dialekte erkennt, ist auch hier im Einsatz, nämlich beim Bundesamt für Flüchtlinge. Hans-Joachim Kolb tüftelt schon an einer Verbesserungsmöglichkeit, denn er ist unzufrieden mit einer Software, die mit einer Fehlerquote von 20% arbeitet. Wäre das dann so eine Art Lügendetektor vielleicht auch? Jemand sagt, er kommt aus Syrien, aber in Wirklichkeit kommt er aus Tunesien? Der Vergleich ist vielleicht passend, denn tatsächlich möchte man ja diese Aussage verifizieren. Und auch ein Punktesystem soll es in Deutschland bald geben, wenn es nach Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius von der SPD geht. Pistorius fordert, straffällig gewordene Asylbewerber zu scoren. Aber anders als in China werden bei diesem System nur Negativpunkte gesammelt. Mit einem besonders dicken Punktekonto bekommen sie keinen Regenschirm gratis, sie werden abgeschoben. Fürchten Sie, dass wir eine immer überwachtere Welt haben werden? Naja, das wird wohl schon in einem gewissen Umfang passieren. Ob das dann eine überwachtere Welt ist, da muss man vielleicht sagen, das kann schon sein. Aber es ist dann vielleicht auch eine sicherere Welt. Big Data. Die Vermessung des Individuums, ein Feature von Gabriele Knetsch. Es sprachen die Autorin Jennifer Gesell und andere. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Alexandra Distler. Redaktion Katja Huber. Die Recherchen zu diesem Feature wurden durch das Stipendium Tauchgänge der Robert-Bosch-Stiftung und der Leopoldina der Nationalen Akademie der Wissenschaften unterstützt. Eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2019.